Kapital 1. Seine erste Frau. Es ist heiß und gerade deshalb sitzt Rainer nur mit einem Shirt am PC. Normalerweise mag er es nicht, halbnackt herumzusitzen, aber bei 35 Grad im Schatten war ihm jede Abkühlung willkommen. Besonders da sein Arbeitszimmer, in dem er saß, direkt unter dem Dach war und das alte Haus keine besonders gute Isolierung bot. Gerade war eine frische Brise am Wehen und da sämtliche Fenster und Türen offen waren, konnte er die Abkühlung genesen. Er hatte den Kopf zurückgelegt und die Augen geschlossen. Er brauchte eine kleine Pause. Es war angenehm, die Vögel waren zu hören und es war außer dem Wind in den Blättern nur das Gezwitscher zu hören. Ein guter Tag. Sonntag mochte er sowieso besonders gerne. Nicht, dass er nicht genug Arbeit hatte. Als Schriftsteller war man bei jeder Gelegenheit am Schreiben. Das Piepsen seines Handys ließ die Stille aber schnell Vergangenheit sein. Er schlug die Augen auf. Ohne seine Position zu verändern, nahm er das Telefon vom Schreibtisch und drückte auf Annehmen. Hallo? Hi Rainer, war cool gestern. Was machst du heute noch? Ich hatte eigentlich vor, mein Buch weiterzuschreiben. Nachdem ihr mich gestern entführt habt, konnte ich es nicht fertig schreiben. Wie dich entführt? Der war gut. Ich bin jedenfalls fast fertig und mein Verleger meint, er will einen Abgabetermin haben. Daher wollte ich schauen, bis wann ich fertig bin. Schade, dann hast du vermutlich keine Zeit, dich heute Abend zu treffen. Nein, eigentlich nicht. Er überlegte kurz. Warte mal, hast du noch was zum Grillen zu Hause? Es wurde still in der Leitung. Dann hörte man ein Geräusch, als ob eine Tür aufging. Ja, ein wenig. Warum? Ach, nur so. Ich wollte, solange es noch warm ist, eine kleine Grillparty geben. Der Pool ist ja auch noch warm, da könnte man sich schön abkühlen. Er überlegte wieder. Er hätte Sophie einladen können, dazu Mike und vielleicht noch Hans. Sag mal, wie kommst du mittlerweile mit Mike klar? Naja, es geht. Wir vertragen uns wieder, obwohl es immer noch unangenehm ist, ihn zu sehen nach unserer Trennung. Verstehe. Ich würde dich, Mike, Hans und Sophie einladen heute Abend zum Grillen. Das heißt, falls du Lust hast. Klar, ich organisiere das. Du musst ja noch arbeiten. Ciao. Es gab ein Besetzzeichen. Johann hatte aufgelegt. Er schüttelte den Kopf. Wenn es ums Feiern ging, konnte niemand Johann aufhalten. Er grinste und erinnerte sich, als er ihm versucht hatte, ihm eine Geburtstagsparty zu schmeißen. Tja, Johann ist eben einfach Johann. Aber jetzt hatte er keine Uhrzeit. Er überlegte kurz. Egal. Johann würde ihn sicher anrufen oder zumindest eine Nachricht schreiben, wann sie auftauchen würden. Kurz dachte er an Sophie. Er kannte sie, seit sie Kinder waren. Unmotiviert sah er auf den Bildschirm und machte sich ans Schreiben. Es war 11:15, noch er schätzte mindestens 5 Stunden, bis es zum Grillen würde er haben. Die Zeit verging und nach etwa 1 Stunde stellte er fest, dass er seit mehr als 10 Minuten den gleichen Satz wiederholt korrigiert hatte. Sein Handy machte einen Pieps und er sah auf das Display, das musste eine von Johann sein. Er tippte darauf, dass sich das Display einschaltete. Er hatte recht, die Nachricht war von John. Hi Rainer, Sophie meinte, sie könnte leider nicht, da sie morgen sehr früh im Kindergarten sein muss. Mike kann auch nicht, weil er und seine Freundin am Dienstag in Urlaub fahren und deswegen morgen den ganzen Tag letzte Besorgung machen müsse. Hans meinte allerdings, er wird gerne kommen könne, aber erst ab 17 Uhr da sein. Ich selbst würde deswegen auch erst so kurz vorher kommen. Ist das in Ordnung oder verschieben wir es nochmal erst? Rainer war enttäuscht. Er wollte eigentlich nur wegen Sophie grillen, aber dass sie morgen ja arbeiten müsse, hatte er nicht bedacht. Endsucht tippte er eine Antwort. Du, lass es uns dann verschieben. Es macht keinen Sinn zu dritt. Außerdem musst du auch arbeiten morgen, oder? Du weißt genau, was passiert, wen nur du, Hans und ich zusammen grillen. Egal, wie wäre es nächste Woche? Dann kann ich selbst auch Wahr zum Grillen besorgen. Wir sehen uns ja am Mittwoch schon wieder für den Saunaabend. Einen schönen Sonntag dir. PS, ich hoffe, du bist nicht sauer. Er schickte die Nachricht ab und stöhnte enttäuscht. Er sah aus dem Fenster und es war immer noch heiß. Er war trotz der immer wieder aufkommenden Brise und der dürftigen Bekleidung nass geschwitzt. Er starrte wieder auf den Bildschirm, aber nach etwa 10 Minuten merkte er, dass es im Moment keinen Sinn hatte. Es war wichtig, in diesem Beruf seine Grenzen zu kennen, sonst konnte man ein wirklich gutes Buch schnell an die Wand fahren. Er hörte ein Auto, das wohl vor seiner Einfahrt hielt. Kurz darauf fuhr es weiter. Er seufzte. Normalerweise durfte niemand hier vorbeifahren, es sei denn, er sei Anwohner. Er speicherte das Dokument, stand auf, ging ins angrenzende Schlafzimmer, holte eine Decke und zwei Badetücher aus dem Schrank. Kurz überlegte er, eine Badehose mitzunehmen, aber da er jetzt ja doch alleine sein würde, verzichtete er darauf. Er ging ins Bad und duschte sich kurz, damit er nicht schmutzig war, wenn er in den Pool ging. Als er sauber war, ging er mit einem Badetuch um die Hüften und dem zweiten und der Ecke auf dem Arm in den Garten. Als er gerade die Treppen des Hauses unten war, hörte er wieder ein Auto vor dem Tor. Diesmal schien es aber nur langsamer zu werden. Er war froh, dass der Zaun und das Tor inzwischen blickdicht war. Allerdings ein teurer Spaß, das Tor mit Edelstahlplatten zu machen. Als das Auto weiterfuhr, ging er achselzuckend hinter das Haus in den Garten. Dort setzte er sich kurz auf die Bank und genoss die Sonne. Kurz überlegte er sogar, ob er sich nicht eincremen und erst in die Sonne legen sollte. Er breitete die Decke aus und wollte sich schon hinlegen. Dann fiel ihm auf, dass die Sonnenklarem im Haus war. Er überlegte und beschloss dann, sich später zu sonnen. Er legte das Badetuch ab und stieg in den Pool. Es war einer von denen, die man auf gerade Oberfläche stellen musste. Er hatte einen einzelnen breiten Ring, der mit Luft gefüllt war. Wen man dann das Wasser einfüllte, sorgte die Luft in dem Reifen dafür, dass er auftrieb und gab ihm so eine stabile Form. Mit einer Höhe von etwa einem Meter und einem Durchmesser von knapp 4 Metern war es einer der größeren seiner Art, zum darin Schwimmen aber wohl doch leider zu klein. Rainer konnte kaum einen Schwimmzug machen und war schon auf der anderen Seite. Im Sommer aber trotzdem eine schöne abzukühlen. Er stieg ins Wasser und trotz der Hitze war das Wasser noch angenehm kühl. Als er darin stand, war er kaum bis zur Hüfte im Wasser. Er ging auf die Knie und tauchte dann kurz unter. Er genoss die Abkühlung, drehte sich um und ließ sich auf der Wasseroberfläche etwas treiben. Es war immer ein angenehmes Gefühl, sich so schwerelos zu fühlen. Er schloss die Augen und wegen dem Wasser hörte er nur undeutlich was. Er hätte natürlich den Kopf etwas heben können, aber wozu? Es war schön, nur das Geräusch des Wassers zu lauschen. Nach einer Weile bemerkte er, dass jemand neben dem Pool stand. Aber wer konnte das sein? Aussee, ein paar seiner Freunde, hatte keiner einen Schlüssel oder einen Öffner für das Tor. Er hatte die Augen noch geschlossen und öffnete sie nur ein Spalt breit. Jemand schien sich an der Bank auszuziehen. Er musste in sich hineinlächeln. Das war unter Garantie Johann. Er musste wohl doch gekommen sein. Hätte er sich auch denken können. Er spürte, wie John in den Pool stieg und auf ihn zukam. Lächelnd sagte er, »War ja klar, dass du trotzdem kommst.« Er spürte, wie eine Hand an seinem Bein entlangstrich und sich auf sein Glied zubewegte. Irgendwas an dieser Berührung stimmte nicht. Sie fühlte sich weicher, fast zärtlich an. Als die Hand sein Glied umfasste, war die Hand kleiner und viel weicher als sonst. Erschrocken öffnete er die Augen und starrte direkt in tiefgrüne Augen. Sein erster Gedanke war Sophie, aber das konnte nicht stimmen. Zunächst mal hätte sie ihm höchstens was an den Kopf geworfen, weil er nackt im Pool war. Zweitens war diese Frau nicht rothaarig, sondern blond. Jetzt fiel ihm auf, dass sie außerdem lange Haare hatte. Er spürte, wie durch ihre Berührung und dann noch ihr nackter Anblick sein Glied hart wurde. Alles, was er herausbrachte, war »Hi«. Sie lächelte ihn frech an und er spürte, wie ein Pulsieren durch seinen Schwanz zuckte. »Hallo«, ihre Stimme war leicht rau und erfahren. »Scheiße nochmal, was war hier los?« Sie verstärkte ihren Griff um ihn und zick seine Vorhaut zurück. Seine blauer werdende Eichel kam zum Vorschein. »Na, die sieht ja lecker aus.« Sie senkte ihre Lippen auf ihn. Er erschreckte sich so sehr, dass er das Gleichgewicht verlor und unter Wasser tauchte. Dabei schluckte er ein wenig Wasser. Sie ließ ihn los und er versuchte hochzukommen. Nach einem ordentlichen Schrecken und einigem Chlorwasser, das er schluckte, kam er schließlich auf die Knie. Er rieb sich die Augen und paddelte mit einer Hand, damit er nicht wieder umkippte. Natürlich, es wäre leichter gewesen, ganz aufzustehen, aber dann würde ihn die Frau nackt sehen. Dass das zu dem Zeitpunkt keinen Sinn mehr machte, wurde ihm auch erst später klar. Als er wieder was sehen konnte, schaute er sich um. Niemand war zu sehen. Er begriff nicht, was gerade passiert war. Hatte er nur geträumt? Aber die Berührung hatte er doch echt gespürt. Plötzlich spürte er eine weitere Berührung, diesmal an seinem Rücken. Etwas Weiches drückte sich an seinen Rücken. Er spürte, wie die Frau ihre Hände links und rechts an seine Hüfte legte. Er spürte einen Kuss auf seinen Hals und wie die Hände auf seinen Körper auf Wanderschaft gingen. Als sie sein Glied erreicht hatten, umfassten sie es fest. Eine Stimme an seinem Ohr sagte: Da freut sich wohl jemand, mich kennenzulernen. Er nickte zögernd. Sie begann damit, ihn zu bewegen, und er presste dabei weiter ihre Brust dicht an seinen Rücken. Er stöhnte, während sie ihn unermüdlich bewegte. Ihre Brüste waren so weich und sie roch so gut, dass es nicht lange dauerte, bis er vollkommen aufgerichtet war. Sie bewegte ihn weiter, wurde sogar schneller. Er spürte, wie sich in ihm etwas aufzubauen begann. Sie machte weiter und schien es auch zu spüren. »Bitte!« Seine Stimme kam zögernd und er atmete schwer. Er spürte, wie sie lächelte. »Bitte was?« Er stöhnte, als ihr Griff fester und ihre Bewegung fordernder wurde. »Ich kann nicht mehr.« »Was kannst du nicht mehr?« »Es zurückhalten.« Er spürte, wie er sich seinem Höhepunkt gefährlich näherte. Sie bewegte ihn erbarmungslos weiter. Er hielt es nicht mehr aus. Plötzlich wurde er mutig und griff nach ihren Händen, nahm sie von sich, drehte sich zu ihr um und legte seine Hände auf ihren Po. Sie gab ein lustvolles Seufzen von sich, als habe sie darauf gehofft. Er lehnte sich an den Poolrand und hob sie auf sich. Etwas so Schönes, wie sie, die sich um sein Glied öffnete und schloss, hatte er nie gespürt. Aber so schön, wie es war, so schnell war es auch zu Ende. Er schaffte nur ein paar wenige Stöße in sie und kam zum Höhepunkt. Seine bereits enorm gesteigerte Lust und das erste Mal die Wärme einer Frau zu spüren, war zu viel. Seinen Samen spritzte er tief in sie hinein. Sie verkrampfte, als sie es spürte, und er spürte, wie ihre enormen Erregung sich auf ihn übertrug. Sie spürte, wie sein Samen sich in sie ergoss.